Und dann ist da, neben all den politischen Möglichkeiten der Veränderung, noch die individuelle Ebene. Die Frage danach, wie wir reden, wenn wir über Arbeitslosigkeit und Armut sprechen und über Arbeit selbst. Als ich mal auf einer Firmenweihnachtsfeier stand und der Chefredakteur eine Rede hielt, lehnte sich eine Kollegin zu mir herüber und flüsterte: Überleg mal, wie das für ihn sein muss. Dort zu stehen und alle um ihn herum, die ihn anschauen, sind von ihm abhängig. Ich glaube, dass dieser Satz, vor allem die Wahl des Wortes abhängig, sehr klug war und sehr ehrlich. Egal, wie viel Weißwein ein Arbeitnehmender dir ausschenkt, eine Angestellte ist eine Abhängige. Hierarchien bleiben Hierarchien. Darüber sollten wir häufiger sprechen. Wir sollten nicht nur uns selbst betrachten, unseren eigenen Lebensweg, sondern unser Umfeld und unsere Macht und Ohnmacht darin. Im Idealfall würde das dazu führen, dass sich die Begriffe verändern, die wir benutzen, wenn wir übers Arbeiten und Nichtarbeiten sprechen. Statt "Sie kommt aus einfachen Verhältnissen", würden wir sagen "aus prekären, komplizierten Verhältnissen". Statt "sozial schwach" würden wir sagen "arm". Statt "Sozialsysteme ausnutzen" würden wir sagen "soziale Sicherungssysteme beanspruchen". Denn ein Recht kann man nicht ausnutzen, man kann es nur haben oder nicht. Wenn wir als Gesellschaft entscheiden, dass arme und arbeitslose Menschen nicht in der Gosse enden sollen, dann dürfen wir niemanden vorwerfen, sein Recht auf Geld vom Staat geltend zu machen. Und statt arbeiten, würden wir sagen, was genau wir da eigentlich tun. Arbeit ist ein sinnentleertes Wort geworden.